ehemaligen Kollegen Wolfgang Thierse hier ganz herzlich begrüßen möchte, der auch ja, liebe Mitglieder aus Wissenschaft und Politik, meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt habe ich den Namen zwar gerade nicht parat, ich muss es zugeben, aber auch ein Mitglied des Arbeitskreises jüdischer Sozialdemokraten befindet sich unter uns und ich begrüße dich ganz herzlich hier. Ich habe auch jetzt einige Gesichter gesehen von AGen, von ganz unterschiedlichen AGen aus der SPD. Die werde ich jetzt nicht alle einzeln begrüßen, das würde ja auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich möchte eben tatsächlich meinen Glückwunsch an dieser Stelle allen aussprechen, die heute Nachmittag zu Sprecherinnen und Sprechern gewählt worden sind und auch an die Initiatorinnen und Initiatoren. Und da möchte ich einmal, so ist das, wenn man zu viele Zettel hat. Einmal wollte ich jetzt die Namen vorlesen. Doch, da ist er. Und Sie bitten, nach vorne zu kommen. Tuba Üşe, Attila Ülger, Lydia Nofal, Mohammed Ibrahim und Selma Öztürk İlkan. War, glaube ich, richtig. Sozialdemokraten, das ist richtig, ja. Ich glaube, es ist doch das Gleiche gemeint. Ich gratuliere euch herzlich. Es wird eine Menge Arbeit auf euch zukommen. Das habe ich euch vorher nicht gesagt, aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Und ich glaube, ihr habt euch schon etwas ganz Besonderes vorgenommen, denn wir hatten schon zwei Arbeitskreise, das habe ich ja erwähnt. Und wir wissen alle, es gibt mittlerweile nicht nur in unserer Gesellschaft sehr viele Muslime, sondern eben auch in der Sozialdemokratie. Und man guckt manchmal mit so einem Auge, wenn man eben nicht die Menschen sieht, mit so einem geistigen Auge darauf, oh je, Muslime, so, wie mag das jetzt ausgehen? Ich habe heute Nachmittag schon berichtet, dass es einen Brief an das Kanzleramt gegeben hat, weil ich dort eingezogen bin, dass dieses Kanzleramt wohl nicht mehr lange bestehen wird, weil ich ja nun dort in einem Büro sitze und eigentlich doch ziemlich klar sah, welche Gefahr von mir ausginge. Und ich habe das jetzt einfach mal nochmal als Beispiel gewählt, um zu sagen, ich glaube, wir müssen uns manchmal auch einfach sehen und miteinander sprechen, bevor wir überhaupt nur in alle möglichen Diskussionen und Themen kommen, um erstmal zu merken, wir sind alle relativ normale Menschen, nicht, die miteinander zu tun haben. Ich wünsche euch alles Gute bei eurer Arbeit, gratuliere euch noch einmal ganz herzlich. Das ist euer Abend und vielen Dank, dass ihr euch so engagiert. Überhaupt Religion? Oder ist sie nicht vielleicht sogar besser dran ohne? Machen Religionen nicht eigentlich immer nur Probleme, die wir gar nicht so richtig gelöst bekommen? Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben ja ein sehr eigenes Verhältnis durchaus zur Religion und alle, die sich, glaube ich, auch im christlichen Umfeld engagieren, wissen, dass es gerne mal bei uns heftigste Diskussionen gibt um dieses Thema. Wobei, wenn wir ehrlich sind, ja nicht nur bei diesem Thema. Ne? So, egal, wo zwei Sozialdemokraten zusammenkommen, gibt es immer heftige Diskussionen, das ist ja auch normal. Aber es ist eben auch kein Geheimnis, dass durchaus viele Mitglieder der Sozialdemokratie mittlerweile durchaus auch Mitglieder in der Kirche beispielsweise sind. Und ich glaube, das ist etwas, was von außen gar nicht immer so gesehen wird. Man sieht uns doch so ein bisschen als Partei, die irgendwie daneben stünde. Das Thema Religion im Allgemeinen und Islam ist nun eben auch in unserer Partei, wie ich schon gesagt habe, nicht immer ganz einfach. Und die Diskussion darüber von der Offenheit und dem Verständnis geprägt, dass man sich ja doch immer wünschen würde. Wir sind eben nicht anders als die Gesellschaft insgesamt. Umso wichtiger ist es, finde ich, diesen Diskussionen eben nicht auszuweichen. Denn Ausweichen und Schweigen bewirkt nichts, im Gegenteil, erst dann kommt es ja zu Unsicherheit, zu Missverständnissen, die dann besonders befördert werden. Nur im Gespräch, offen und ehrlich, und wie wir ja immer so schön sagen, wo es notwendig ist, auch kritisch, könnte das Bewusstsein für ein gegenseitiges Verständnis wachsen, aus dem eben sich gerade unsere Pluralität speist, unser gegenseitiges Miteinander speist, in der Vielfalt, in der wir ja zusammenleben. Seit Godesberg begreift sich die SPD als eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die aus verschiedenen Glaubens- und Denkrichtungen kommen und auf der Grundlage gemeinsamer Wert und gemeinsamer Jugend, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sozialdemokratische Politik gestalten. Und gerade weil die SPD nicht vorschreibt, wie diese Werte zu begründen sind, hat die Partei großen Respekt vor den Überzeugungen ihrer Mitglieder und Unterstützer. Und unser Grundsatzprogramm sagt eben auch, sie dürfen niemals Parteibeschlüssen unterworfen werden. Und die SPD weiß auch, was Kirchen und auch andere Religionsgemeinschaften für unser Land leisten. In unserem Hamburger Programm haben wir festgeschrieben, für uns ist das Wirken der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften durch nichts zu ersetzen, insbesondere wo sie so zur Verantwortung für die Mitmenschen und das Gemeinwohl ermutigen und Tugenden und Werte vermitteln, von denen die Demokratie, ich meine hinzu, unsere Demokratie lebt. Und auch unser demokratischer Staat, so wie er im Grundgesetz angelegt ist, ist ja nicht gleichgültig oder gar abgeschottet, sondern er ist offen gegenüber Glauben und Religionen. Die Religion ihrerseits kann eine gestaltende Kraft sein innerhalb des Rahmens, den uns die Demokratie, den uns unser Grundgesetz, also den wir uns in Wahrheit dann ja selbst vorgegeben haben. Und sie kann die Menschen dazu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen für ihre Mitmenschen, für die Gestaltung der Umwelt, für das Gelingen des Miteinanders. Und eben gerade über diese verbindende, im Grunde soziale Kraft, kann, ich sage bewusst kann, Religion zum Gelingen des Zusammenlebens beitragen und dazu, dass unsere Gesellschaft mehr ist als die Summe einzelner oder, wenn man es ein bisschen böser ausdrückt, vereinzelter Menschen. Und das ist ein hoher gesellschaftlicher Wert. Ich habe soeben bewusst die Demokratie und unser Grundgesetz als Rahmen genannt, denn sie sind die Gewähr für die Vielfalt in unserem Land, für die religiöse Vielfalt, genauso wie unsere gesellschaftliche Vielfalt insgesamt. Und das Grundgesetz will und ermöglicht es, die Vielfalt, es setzt aber natürlich auch Grenzen. Und ich sage mal, es ist ja nicht das Grundgesetz, sondern es sind immer wir, die das ja machen, es sind ja wir Menschen, wir setzen uns Grenzen, von denen wir uns ja auch erhoffen, dass andere sie eben nicht überschreiten und auch nicht mit dem Verweis auf den Glauben oder die eigene Überzeugung oder eben die eigene Religion. Und wir wissen doch alle selber, niemand leidet mehr unter solchen Übertritten wie jeweils diejenigen, die zu derjenigen Glaubensgemeinschaft gehören. Also um mal ein vielleicht anderes Beispiel jetzt als die Muslime zu nehmen, als gerade Kardinal Meissner nun seinen berühmten Satz gesagt hat, den man ja so oder so nun verstehen mag, da war es aber eine Katholikin aus dem Kabinett, und das fand ich nun besonders spannend, die zu mir sagte, bitte sagt nichts dazu, denn für mich ist das eigentlich am schlimmsten, dass so etwas geäußert wurde. Ich leide darunter und ich glaube, das geht vielen von uns häufig so, weil man sich vermeintlich irgendwie dann doch in so einer Gruppe versteht und irgendwie mitverhaftet wird. Ich bin gespannt, ob es irgendwann gelingt, diesen Rahmen ein bisschen zu sprengen und jeden doch mehr individueller anzusehen, auch wenn er eben oder sie zu einer Glaubensgemeinschaft sich zählt oder zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft. Ja, Und der ehemalige SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher hat es mal folgendermaßen formuliert: Mag der Geist des Kommunistischen Manifests oder der Geist der Bergpredigt, mögen die Erkenntnisse rationalistischen und sonst irgendwelchen philosophischen Denkens ihn bestimmt haben oder mögen es Motive der Moral sein, für jeden ist Platz in unserer Partei. Und ich glaube, das trifft es wirklich sehr schön. Die SPD steht bekanntlich ja nun seit mehr als 150 Jahren, das ist schon eine ordentliche Zahl, wie ich finde. Man kann nicht mehr von der alten Tante reden, die wäre schon verstorben, ne, mittlerweile. Aber eben seit mehr als 150 Jahren für eine offene, demokratische und solidarische Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen eben unser Programm nicht neu erfinden, damit Menschen muslimischen Glaubens bei uns eine politische Heimat finden. Und ich finde das so lustig, wenn ich das sage, weil ich ja auch Muslim bin. Aber dass ich das eben heute einfach nochmal hier ein Stück weit mit in die Wege leiten kann, macht mich sehr froh, denn ich habe auch heute Nachmittag schon, als der Kreis zusammenkam, erwähnt, vor rund 12 Jahren haben wir in Hamburg zum allerersten Mal einen Ramadan-Empfang gegeben. Was war da für eine Aufregung? Da haben sich alle gefragt, kann das gut gehen? Bleibt das Rathaus heil? Nicht so, das klingt so übertrieben, aber ich glaube, das haben sich wirklich einige gefragt. Und auch so, wer kommt denn da? Ich habe hier einen Hamburger Kollegen, nicht Klaus, der das noch ganz genau mitverfolgt hat. Und mit den Jahren hat sich das so normalisiert, weil man eben die Menschen gesehen hat, weil man ihre Vielfalt entdeckt hat. Übrigens die Muslime untereinander auch. Wir kannten die tollen afrikanischen Trachten vorher gar nicht, die da im Rathaus plötzlich kamen zum Ramadanfest. Ich sage jetzt mal, die Türkischstämmigen haben sowas auch noch nie gesehen. Wiederum vielleicht die Marokkanischstämmigen kannten was anderes nicht. Also es war wirklich eine ganz tolle Vielfalt, die sich da auftat. Und wir haben gemerkt, wir müssen das, was so scheinbar selbstverständlich ist, eben doch ein Stück weit unterstreichen. Wir müssen daran arbeiten, wir müssen es immer wieder zeigen. Dann wird es normal. Ja, und plötzlich interessiert es allerdings auch viele nicht mehr. Auch das wird dem Arbeitskreis begegnen. Das sage ich schon voraus, dass nicht mehr alles eine tolle Meldung ist und nicht mehr ganz so viele Menschen immer kommen. Aber auch durch diese Zeiten wird man natürlich hindurchfinden. So, ich begrüße jetzt also noch einmal ganz herzlich die Gründung, die so friedlich abging, selten, glaube ich, bisher ein Arbeitskreis, aber ein wirklich schönes Ergebnis. Ihr habt viel vor euch. Ich werde gerne immer wieder kommen. Und jetzt haben wir gerade natürlich auch aus Anlass dieser Gründung, ja, diese Abendveranstaltung, bei der ich mich eben sehr freue, dass unsere Referenten, ja, ich darf wohl sagen, ohne zu zögern, auch zugesagt haben, nämlich Professor Dr. Matthias Rohe und Ellen Güvercin, die hinterher gemeinsam hier mit mir auf dem Podium sitzen werden. Und ich darf jetzt das Mikrofon übergeben an den Moderator des Abends. Aber bevor ich das tue, lieber Ali, möchte ich mich entschuldigen, dass ich nicht ganz bis zum Ende bleiben kann. Ich werde einige Minuten vorher nicht so aus dem Raum stehen. Ich sage es dazu, weil es wirkt vielleicht ein bisschen komisch, als würde ich jetzt aus Protest hier gehen. Das ist es nicht. Es ist eher die Tochter, bei der ich heute Abend dann irgendwann in Hamburg sein muss, weil sie ohne Betreuung sonst wäre. Da hoffe ich jetzt einfach mal auf entsprechendes Verständnis. Aber ich glaube, wir bekommen das eigentlich so ganz gut trotzdem über die Runden und es wird ja fast bis zum Schluss auch klappen. Also, ich danke sehr für das Interesse, ich danke für das Mitwirken, ich danke dem Arbeitskreis vorweg und jetzt übergebe ich an den Journalisten und TV-Moderator Ali Aslan. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin, für Ihre einleitenden Worte. Und in der Tat freue ich mich auch sehr auf die folgende Diskussion. Es ist ein bisschen kurioser Tag heute. Freitags, ich lebe lange genug in Berlin, um zu wissen, dass freitags in Berlin ein relativ ruhiger Tag ist, vor allem politisch. Heute ist ein bisschen anders. Und es ist auch nicht alle Tage, dass das Landwirtschaftsministerium im Fokus der Bundespolitik steht. Aber so einen Tag haben wir heute. Was wir natürlich auch noch für einen Tag heute haben, ist natürlich der Valentinstag. Ich werde allerdings keine Rückschlüsse auf das Beziehungsleben der Panelisten und der Zuschauer heute ausführen, dass sie heute nicht hier anwesend sind. Nichtsdestotrotz seien Sie alle willkommen, auch und insbesondere an diesem Valentinstag. Und ich möchte gar nicht lange ausschweifen reden, dafür werden wir noch gleich die Gelegenheit haben auf dem Podium, sondern möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, der Frau von Professor Matthias Rohde zu danken, dass sie nämlich ihren Mann entlassen hat heute, um heute zu uns zu sprechen. Denn er wird heute die erste Impulsrede halten zum Thema, wie viel Religion braucht eine Gesellschaft. Und lieber Herr Professor Matthias Rohde, wir kennen uns ja noch aus der Deutschen Islamkonferenz. Insofern weiß ich, dass die SPD heute kaum einen besseren und kompetenteren Referenten für dieses Thema hätte finden können. Insofern, wir freuen uns auf Ihre Rede, Professor Rohde. Lieber Assad, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, Frau Staatsministerin, meine Damen und Herren. Was haben Gesellschaft und Religion eigentlich überhaupt miteinander zu tun? Nur ein Schlaglicht. Ich singe im Kirchenchor und wir hatten an einem warmen Sommerabend das Fenster auf und irgendwann ist da ein junger Mann reingekrabbelt durch das Fenster. Den hatte der Hausmeister eingeschlossen im Garten, der hörte uns da singen und ich habe ihm dann so den Weg zur Tür ausgeleitet. Junger Mann, vermutlich türkisch familiärer Hintergrund, und er fragt mich dann: Singt ihr von Gott? Da habe ich gesagt: Ja. Und er sagt: Ey, Kuhlmann. Das fand ich eine sehr sympathische Art und Weise, wie man sich verständigen kann über, wie soll ich sagen, die Religion als erfreulichen Aspekt im gesellschaftlichen Leben. Braucht Gesellschaft Religion? Wenn ja, welche muss die Gesellschaft Religion vielleicht auch ertragen können und wo sind die Grenzen zu ziehen? Ich habe 15 Minuten und keine 2 Stunden. Ich mache es unprofessional kurz und kann nur ein paar Schlaglichter auf dieses Thema werfen. Wir wissen, Religion hat ihren Eigenwert für religiöse Menschen, aber Religion hat auch gesellschaftliche Kollateralwirkungen, wenn ich das so sagen darf. Und zwar in ganz unterschiedlicher Weise, je nachdem, wie Religion gelebt wird. Religion kann friedensfördernd sein, sie kann gesellschaftsstabilisierend sein. Religion kann neutral sein, merkt keiner außer den unmittelbar Betroffenen. Und sie kann auch feindselig werden, wir wissen das. Auch auf der menschlichen Ebene, Ambivalenzen. Gestern konnte man in der Presse nachlesen, es gibt psychologische Untersuchungen, dass religiöse Menschen etwas resilienter gegenüber Schicksalsschlägen wohl im Durchschnitt sind als andere, da muss noch mehr geforscht werden, aber das scheint sich so zu verfestigen. Aber ich habe auch schon gehört von sogenannten ekklesiogenen Neurosen. Also es kann auch hier wieder beides in Erscheinung treten, also Neurosen, psychische Störungen, die von Kirche, von Religion herrühren können. Religion ist ambivalent. Die Menschenrechte wurden mit der Religion und gegen die Religion durchgesetzt. Da gibt es kein einheitliches Bild. Manche sagen, Religionsfreiheit sei das erste benannte Menschenrecht, das durchgesetzt wurde in der Menschheitsgeschichte, aber es ist keineswegs so, dass die Idee der Menschenrechte auf ungetrübte Zustimmung seitens aller Vertreter von Religionen getroffen wäre. Gesellschaftlich förderlich, denke ich, kann Religion vor allem dann sein, wenn sie Menschen zur Bescheidenheit anhält, zu einer gewissen Demut auch gegenüber anderen Menschen. Nach dem Motto, wir dürfen nicht alles tun, was wir tun können. Das Grundgesetz dieses Landes beginnt mit dem Fundamentalsatz, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Ja, und was ist, wenn wir diesen Artikel 1 streichen würden? Oder die ganze Verfassung gleich, das könnte man tun, und man lässt es einfach weg. Was ist da? Aber ich denke, nicht nur Religion, aber auch Religion kann uns die Bescheidenheit lehren, zu sagen, es steht dem Menschen nicht zu, über die Menschenwürde anderer zu urteilen. Es steht uns nicht zu. Und Menschenrechte, nicht nur Religionsfreiheit, Menschenrechte insgesamt, können kein Gegenstand menschlicher Willkür sein. Im Zweifel gewinnt der rechtsstaatliche Schutz von Menschenrechten auch über den Mehrheitswillen in fast ganz Europa, außerhalb der Schweiz, wo der demokratische Mehrheitswille eine ganz besondere Ausprägung hat. Ich will mich nicht lustig machen über die Schweizer. Ich fürchte, die eine oder andere Volksabstimmung in anderen europäischen Staaten würde nicht anders ausfallen, wenn man sie denn durchführen dürfte. Als Jurist und Staatsbürger muss ich sagen, ich bin froh, dass wir es nicht tun dürfen, dass die Mehrheit nicht über existenzielle Fragen der Minderheit entscheiden darf, sondern dass wir hier einen rechtsstaatlichen Rahmen haben, der gerade auch die Minderheit schützt. Nun haben wir einen säkularen Staat. Säkularität heißt die Trennung zwischen Staat und Religion, heißt staatliche Neutralität. Aber Säkularität heißt nicht die Trennung von Staat und, die Trennung von Religion und Politik. Nicht die Trennung von Religion und Politik. Und das merken wir gerade auch in der Politik. Gerade wenn es um die ersten und letzten Fragen geht, kann Religion ein wichtiges Element werden. Denken Sie an irgendwelche Anhörungen im Deutschen Bundestag, wenn es um Präimplantationsdiagnostik geht, um menschenwürdiges Altern und Sterben, denken Sie an die Debatten in Belgien jetzt gerade. Überall da hat das religiöse Argument sein Gewicht und interessanterweise werden in diesen Fragen dann typischerweise auch die Fraktionszwänge aufgehoben, was schon den Stellenwert vielleicht der Fragestellungen zeigt. Nun haben Sie gerade heute in einer großen deutschen Partei einen neuen Arbeitskreis gegründet, der sich mit Fragen der Religion befassen will. Und ich denke, Parteien sind ein guter Ort. Die Fragen von Religion sind in Parteien gut aufgehoben. Sind Parteien doch der Transmissionsriemen, wie man im Juristendeutsch sagt, zwischen Staat und Gesellschaft? Sie haben eine Scharnierfunktion. Sie transportieren Botschaften in beide Richtungen. Es gibt einen politischen Aspekt religiöser Anliegen. Und es ist gut, wenn auch in einer Partei, die ja nur multiple Interessen, multiple Ideen zu vertreten hat, das religiöse Element als eines von mehreren auftaucht. Nicht exklusiv, wir haben keine religiös orientierten, im Sinne von ausschließlich orientierten Parteien mehr, und ich denke, es ist gut so, aber das Religiöse als ein Element der Willensbildung, der Meinungsbildung. Parteien sind insoweit Andockstelle, wenn ich so sagen darf, für gesellschaftspolitische Aspekte der Religion. Und darin haben sie eine wichtige Aufgabe. Nun ist dies ein Arbeitskreis von Musliminnen und Muslimen, der hier gegründet wurde. Passt denn auch der Islam in dieses System, in das sich Christentum und nach der Vernichtung und Gott sei Dank auch wieder das Judentum neu eingefunden hat? Der Islam ist wie andere Weltreligionen gekennzeichnet durch eine große Vielfalt, wie sage ich das hier in diesem Raum. Und deswegen ist es, denke ich, sehr wichtig, und das sollte auch die Gesellschaft insgesamt sehen, dass man auf die Meinungen und auf die Taten der konkreten Personen achtet. Und dass man davon Abstand nimmt, was ein gewisser Volksschwachmachen ist, nämlich sich mal einen Koran zu kaufen und zu gucken, wie oft taucht da das Wort Gewalt oder Krieg oder sonst irgendwas auf, und dann wird discreet und verglichen, wie oft in der Bibel, wie oft im Talmud, und dann werden da Schlüsse draus gezogen. Das ist noch nicht mal Klipschule. Wir müssen schauen, was machen Menschen aus ihren Bezugsschriften. Und das sage ich auch als Christ, man würde auch unangenehme Überraschungen erleben, wenn man den Text der Bibel nimmt und auf Grundgesetzkonformität überprüft, und das gilt keineswegs nur für das Alte Testament. Also der richtige Blick ist auf die konkreten Akteure. Und was ich als Wissenschaftler beobachte, gerade was den Islam in Deutschland und Europa angeht, man erlebt eine zunehmende Ethisierung des islamischen Glaubens, der islamischen Normativität. Das heißt, die Fragen der Ethik werden mehr und mehr in den Vordergrund gedrängt. Auch dafür haben sie mit Sicherheit ihren Arbeitskreis gegründet. Also, was sagen auch Muslime, was sagt der Islam zu Fragen von menschenwürdigem Alter, von Bewahrung der Schöpfung und ewigen Themen mehr? Das sind die Themen der Zukunft. Ich habe eine Doktorandin, die sich mit Öko-Islam beschäftigt. Also, was sagt der Islam aus religiöser Sicht zum Fortbestehen unserer Welt letztlich? Und bis auf wenige Extremisten stellt sich eben gerade nicht die Frage der Herrschaftsetablierung. Es geht um Prinzipien, um Inhalte und nicht um die Installierung irgendeines islamischen Staates, den es im Grunde schon lange nicht mehr gibt. Da haben wir übrigens eine interessante und noch entdeckenswerte europäische Tradition, etwa in Bosnien, wo man sich schon vor über 100 Jahren mit der Frage auseinandersetzen musste, wie kann man als Muslim in einem säkularen, nicht-muslimischen Staat existieren. Und von einem bosnischen Kollegen habe ich das schöne Sprichwort gehört, das wohl schon vor 100 Jahren in Bosnien dann kursiert ist und das gesagt hat, Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staats und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube. Soll heißen, der Staat hat seine eigene Funktion, er soll für Gerechtigkeit sorgen. Und wenn der Staat gerecht ist, dann ist es auch ein gut islamischer Staat. So diese Argumentation. Und ich denke, auf dieser Ebene kann man sich leicht treffen, indem man auf Inhalte, auf gemeinsame Ziele achtet, ungeachtet der Begründung, weswegen man sie verfolgen will. Nun haben es gerade Musliminnen und Muslime nicht leicht in der öffentlichen Debatte, und ich will nur eins der Probleme kurz streifen. Es ist teilweise bis in die Mitte der Gesellschaft hinein der Verdacht eingesickert, man könne denen doch allen nicht trauen. Denn es gäbe im Islam um eine Doktrin der Verstellung, des Sich-Verbergens, die sogenannte Taqiyya, die es dem Gläubigen erlaube, zum Nutzen seiner Religion zu lügen. Nun gibt es in der Tat eine solche Doktrin. Im schiitischen Islam, der schiitische Muslim ist nach Mehrheitsmeinung jedenfalls berechtigt, seine spezifisch schiitische Prägung zu verleugnen, wenn er befürchten muss, dass er ansonsten getötet wird. Das ist der nachweisbare Kern einer solchen Doktrin. Nun gibt es mal vielleicht irgendwo die eine oder andere mehr oder weniger gut durchdachte Äußerung, aber ich bin seit Jahren an diesem Thema dran. Und ich habe keinerlei verlässliche Quellen, die sagen würden, das ist eine Lehre im Islam. Dass ein paar Spinner sowas vielleicht mal sagen, ich fürchte, in allen Reihen hat man so ein paar, aber es ist wissenschaftlich vollkommen unredlich zu behaupten, es gäbe eine solche Theorie. Und ich spreche das deswegen so an, weil wenn mich mal ein Gemeindepfarrer fragt, was ist denn damit, dann merke ich diese Gedanken, diese Verleumdung, möchte ich sagen, die sind in der Mitte der Gesellschaft teilweise angekommen, und deswegen ist es sehr wichtig, eben auch entgegen zu treten. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Aufklärung über Religionsfreiheit und über ihre Grenzen. Und damit brauchen wir Abgrenzungen gegenüber Extremismus, religiöser Prägung und Islamhass in diesem Fall gleichermaßen. Beides schadet uns an. Und so brauchen wir schlicht und ergreifend gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Wie viel Religion also braucht die Gesellschaft? Ich denke, da muss sie einfach selbst entscheiden, wie viel Religion sie braucht. Es gibt keinen Masterplan. Es sind Menschen, die darüber zu befinden haben. Es darf nicht der Staat Religion kontingentieren, mainstreamen, in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Der Staat hat die wichtige Aufgabe, Grenzen zu ziehen. Da, wo Religion intolerant wird, da, wo sie die Rechte anderer verletzt, und zwar egal welche Religion oder Weltanschauung, da muss der Staat deutlich machen, dass hier die Grenzen gezogen sind, aber innerhalb dessen dürfen, müssen, können Menschen selbst entscheiden. Es ist eine individuelle und kollektive Freiheit. Wir haben die Rahmenbedingungen, Frau Staatsministerin Besuch hat es angesprochen, wir haben einen religionsoffenen, säkularen Staat, der ist nicht religionsfeindlich, das muss man gelegentlich, insbesondere auch in sogenannten islamischen Ländern, sagen, wo der Begriff der Säkularität missverstanden wird, als Religionsfeindlichkeit. Das ist ja nicht, wie man, glaube ich, schon sehen kann. Der religionsoffene Staat gibt zu erkennen, dass Religionen grundsätzlich erwünscht sind, dass das positive Potenzial gesehen wird, dass sie gleich zu behandeln sind. Es gibt keine inländischen oder ausländischen Religionen. Es gibt Religionen in diesem Lande, die haben alle dieselben Rechte. Ich halte es für eine gute Entwicklung, dass wir gerade im Hinblick auf den Islam allmählich, wie soll ich sagen, erwachsen werden. Wir kommen jetzt weg von diesen Modellen, die wir erprobt haben. Einige sind erfolgreich, andere muss man möglicherweise nochmal überdenken. Aber wir haben eine Entwicklung in mehreren Bundesländern, dass beispielsweise sogenannte Staatsverträge abgeschlossen werden, in denen manchmal nur Dinge zusammengefasst werden, die man ohnehin schon so weiß. Aber ich halte sie für wichtig, weil sie eine stabilere Grundlage schaffen, weil sie vor allem auch in den Verwaltungen, wenn mal eine Entscheidung zu treffen ist. Und da ist Unsicherheit an den Schreibtischen, das ist normal. Dann gibt es eine klare Linie, die Landesregierung möchte das und das. Und dann hat man die Richtlinie, die man haben möchte, wenn man sich nicht exponieren will. Wir haben breitere Kooperation. Ich freue mich, trotz aller Schwierigkeiten, Anfangsschwierigkeiten, die wir haben, dass wir eine qualitätsvolle islamische Theologie in deutschen Universitäten bekommen werden. Ich muss sagen, ich bin vor allem begeistert über die interessierten, hungrigen, ideenreichen jungen Leute, die sich daran machen. Da sieht man dann, wofür sich der Einsatz lohnt, solche Dinge voranzubringen. Der Islam gehört in all seiner Vielfalt also dazu. Ein Thema, zu dem ich jetzt nicht mehr Stellung nehmen kann aus Zeitgründen, ist, wie gehen wir eigentlich mit der Schwierigkeit von Religion um? Da aber sie nicht Mainstream ist. Und ich will nur schlaglichartig andeuten, die Beschneidungsdebatte, die wir hatten in den letzten ein, zwei Jahren, die mit unterschiedlichen Argumenten, man kann schon für die eine oder andere Seite Argumente finden, aber die zum Teil in einer verletzenden Art und Weise geführt wurde, wo sich dann letztlich die Frage stellt, kann das religiöse Argument noch zählen? Ich halte es für falsch, hier einen Gegensatz zu bilden zwischen Kindeswohl und Religionsfreiheit. Nein, Eltern, die ihren Sohn beschneiden lassen, handeln im Sinne des Kindeswohls, wenn sie sich dafür entscheiden, dieses Kind zu sozialisieren in einer bestimmten religiösen Gemeinschaft. Ich möchte Ihnen nicht unterstellen, dass Sie Ihrem Kind wehtun möchten, sondern Sie machen etwas Gutes mit dem Kind vor. Wie das im Einzelnen auszugestalten ist, medizinisch, abgrundgemäß und so weiter, das sind wichtige Fragen. Aber es ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt, sich deutlich zu machen, dass bei all den unterschiedlichen Beurteilungen die Motivation klar sein sollte. Es geht hier nicht um Barbarei, sondern ganz im Gegenteil um Fürsorge für das Kind. Ob und welche Wege da einzuschreiten sind, darüber kann man streiten. Die Gesellschaft braucht vermutlich Religion, Religionen und Weltanschauungen. Was sie vermutlich nicht braucht, ist eine Ersatzreligion, die sich laizistisch gibt, welche aggressiv wird. Ich habe großen Respekt vor Agnostikern, vor Atheisten. Auch die haben viel und Wichtiges beizutragen zur gesellschaftlichen Debatte. Aber so wenig ich Religion mag, die aggressiv demonstrativ daherkommt, so wenig mag ich einen aggressiven Laizismus, der dem Religiösen jede Vernunft abspricht. Vielleicht darf ich noch Habermas als Kronzeugen hier anführen, der so sinngemäß gesagt hat, er glaubt eigentlich immer noch nichts, aber er sieht, es ist wichtig, dass Menschen das können. Das ist doch eine Erkenntnis. Ich denke also nochmal, Sie gehen hier einen wichtigen Schritt und obwohl wir in Deutschland sind, es gibt keinen Masterplan. Es gibt keinen Masterplan für den Umgang zwischen Staat und Religion, zwischen Religion und Gesellschaft. Es gibt viele wichtige einzelne Bausteine, einzelne Initiativen. Dazu haben Sie Wichtiges beigetragen. Es gibt im Türkischen das schöne Sprichwort Damlaya, Göl Olur, das gefällt mir viel besser als das steht der Tropfen für den Stein. Also aus vielen Tropfen entsteht ein See, so sinngemäß übersetzt, und ich denke, Sie haben in diesem See heute mehr als nur einige Tropfen hinzugefügt, und ich freue mich schon auf die Tage, in denen wir dann in diesem See gemeinsam schwimmen können. Lieber Herr Professor Hohe, ich glaube, Sie haben auch in dieser relativ kurzen Ansprache bewiesen, dass Sie zu einer der klügsten Stimmen in der hiesigen Integrations- und Islamdebatte gehören. Insofern vielen Dank, und Sie haben mich heute auch überrascht, obwohl wir uns schon seit einigen Jahren kennen, ein paar Türkischkenntnisse. Und wir werden natürlich auch gleich noch mehr von Ihnen im Zuge der politischen Diskussion haben. Aber jetzt freue ich mich auf eine Replik. Auf eine Replik aus der muslimischen Perspektive, wenn Sie so wollen, nämlich vom Journalisten und Autor Erdin Güvercin. Viele von Ihnen kennen ihn sicherlich als Autor des Buches Neo-Muslims. Und er wird uns einen Beitrag bringen, nämlich beziehungsweise erläutern, welchen Beitrag Religion für unsere Gesellschaft spielen können. Insofern, Erdin Güvercin, freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank erstmal, Aslan, für die netten einleitenden Worte. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrter Herr Professor Rohr, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst möchte ich mich bei der SPD für die Einladung ganz herzlich bedanken und natürlich auch bei dem neu gegründeten Arbeitskreis muslimischer Sozialdemokraten. Es ist für mich besonders eine Ehre, direkt auf Herrn Professor Rohr eine Replik zu halten. Es ist nicht lange her, wo ich während meines Jurastudiums seine wissenschaftlichen Werke studiert habe oder musste. Von daher ist das schon ein besonderes Ereignis. Für einen jungen deutschen Muslim ist es eine spannende Sache, vor so einem Publikum die Gedanken mitzuteilen, was der Islam und die Muslime unserer Gesellschaft anzubieten haben. Denn die unseligen Integrationsdebatten der letzten Jahre, an der auch der eine oder andere Genosse mitgewirkt hat. Das Gezänk um den Salafismus und das Spektakel um die Islamkonferenz haben die hintergründige Frage nach dem Islam in Deutschland viel zu lange überlagert. Für mich ist es nicht nur eine lästige Chronistenpflicht, sondern die originäre Aufgabe als deutscher Muslim an andere Bedeutungszusammenhänge als Sicherheits- und Migrationsprobleme zu erinnern. Zunächst muss man feststellen, dass der Islam keine Kultur ist. Der Islam war nie in seiner Geschichte an eine bestimmte Kultur angedockt, noch wurde von den Gläubigen erwartet, sich einer bestimmten Kultur anzugehören. Deswegen sieht man sowohl in Asien, Afrika, aber auch hier in Europa, Muslime, die völlig selbstverständlich an ihre kulturelle Umgebung sich anpassen und keineswegs Fremdkörper sind. Erstaunlicherweise ist dies sowohl für die sogenannten Islamkritiker als auch für Salafisten ein Dorn im Auge. Der Islam ist aber auch kein System, sondern eine Lebenspraxis, und den Islam und seine Regeln, wie Herr Professor Rohr auch angedeutet hat, kann man nicht wie eine Straßenverkehrsverordnung studieren. Je nach Region und Zeit ist das kulturelle und soziale Verhaltensmuster der Muslime durchaus unterschiedlich. Wenn auch die Kernsubstanz des Glaubens, wie zum Beispiel die berühmten fünf Säulen, über Jahrhunderte die unveränderlichen Grundlagen des islamischen Lebens abbilden. Bestimmte Glaubensgrundsätze, wie das Verbot der Zinsnahme, können dabei insbesondere für unsere heutige Zeit auch an aktueller Bedeutung gewinnen. Um die Muslime wirklich zu verstehen, muss man also in erster Linie den Konsens und eben nicht die Extreme studieren. Wenn wir über den Beitrag, den der Islam für unsere Gesellschaft leisten kann, reden, spielt die Moschee natürlich als wesentlicher Orientierungspunkt des islamischen Lebens und als ein gemeinschaftsstiftender Ort eine zentrale Rolle. Zweifellos sind heute in Deutschland die meisten Moscheegemeinden gewillt, ihre alte Hinterhofverortung aufzugeben. An vielen Orten in Deutschland werden neue Projekte mit den Kommunen abgesprochen oder großzügige Moscheen wurden bereits eingeweiht. Allerdings bergen die meisten Bauprojekte wenig Chancen auf ein ganzheitliches soziales Leben. Das klassisch-islamische architektonische Konzept sah in der Moschee nie ein isoliertes Gebäude, sondern eher den Bezugspunkt einer sozialen Anlage mit umfangreichen Dienstleistungen und Angeboten für die Gesellschaft. Wenn wir uns die Moscheeanlagen etwa auf dem Balkan uns anschauen, sind Moscheen im klassischen Sinne nicht nur Gebetsräume, sondern um die Moschee herum waren soziale Einrichtungen wie Armenküchen, Bibliotheken, Krankenhäuser und vor allem Stiftungen integriert, die für Muslime und Nichtmuslime Dienstleistungen anboten. Die Moschee, dies zeigen Beispiele in aller Welt, ist dabei auch architektonisch in der Lage, sich in einer neuen Umgebung auch kulturell anzupassen. Diesem offenen Konzept entsprechen heute nur wenige Moscheeanlagen in Deutschland, meist aufgrund architektonischer Beschränkungen, und dadurch verliert natürlich auch die eigentliche soziale Dimension der muslimischen Gemeinde. Moscheen werden ohne diese soziale Einbettung leicht zum extraterritorialen Gebiet, zum Fremdkörper, die auch leicht zu ideologisieren sind, aber eben nicht als lebendiger Bestandteil der deutschen Gesellschaft wahrgenommen werden können. Gerade die kommunalen Verwaltungen in Deutschland sollten jedoch an neuen architektonischen Konzepten größtes Interesse haben, könnten doch Muslime so mithelfen, die soziale Not in Deutschland zu lindern oder zumindest ihren Beitrag dazu zu leisten. Kommunen sollten also Muslimen Platz einräumen für das eigentlich soziale Grundmodell des Islam. Die Moscheeanlage, die allen Bürgerinnen und Bürgern dient und mehr ist als nur ein Gebetsraum. Wovon hier die Rede ist, sind religiöse Orte, die soziale und kommunale Einrichtungen miteinander verbinden. Warum sollte der deutsche Nachbar nicht das Hammam benutzen, im Gemeindehaus Tee trinken oder am Kulturprogramm teilnehmen? Man sollte allerdings nicht so naiv sein, die Gegenrede nicht gleich mitzubedenken. Entstehen so, würden einige sich fragen, nicht luxuriös ausgestattete Parallelgesellschaften, gar Gegenmächte zur öffentlichen Ordnung? Wie oft, wenn es um den Islam in Deutschland geht, steckt in mancher Kritik auch umfangreiche Wahrheit, und Muslime sollten diese auch zur Kenntnis nehmen. Die aktuellen politischen Organisationsformen der Muslime sind bisher weniger Teil der Lösung als Teil des Problems. Die national und zentralistisch ausgerichteten Organisationen waren bisher nicht in der Lage, ihre Einrichtungen weniger als politische Sammelstellen, sondern als soziale Dienstleister für alle Bürgerinnen und Bürger erscheinen zu lassen. Die Infrastruktur der Muslime in Deutschland ist gelinde gesagt mehr als bescheiden. Gelänge es den Muslimen, das Vertrauen der Kommunen zu erringen, wären ganz neue Beiträge denkbar. Stiftungen können soziale und kulturelle Beiträge leisten und die öffentlichen Haushalte entlasten. Muslime können sich auch darauf besinnen, dass der Islam keine Kultur und islamische Architektur extrem anpassungsfähig ist. Die neue Moschee im Stadtviertel muss eben nicht an Bagdad oder Istanbul erinnern, sondern vor allem eine architektonische Brücke zu ihrem Umfeld schlagen. Auch dadurch können die vorhandenen Berührungsängste mit der deutschen Bevölkerung langsam abgebaut werden. Vor allem in den sozialen Randbereichen der Städte können islamische Einrichtungen helfen, Jugendlichen eine Perspektive zu geben. Bisher haben die Kommunen die Moscheen in Industriegebiete abgeschoben, ohne das durchaus vorhandene kreative Potenzial zu nutzen. Die Muslime, auch in der dritten Generation, noch immer in erster Linie als Migranten wahrgenommen, werden von einer Mehrheit der europäischen Bevölkerung bisher als Teil des Problems, nicht aber Teil der Lösung wahrgenommen. Man unterstellt ihnen bisweilen, den angeblichen Konsens der europäischen Gesellschaften von innen aufzuweichen. Die ökonomische und soziale, also die gebende Seite des Islam, blieb gleichzeitig über Jahrzehnte unerkannt. Das ist kein Wunder, denn daran haben wir Muslime auch unseren Anteil. Der muslimische Intellekt hat bisher die Umkehrung seiner Prioritäten nicht verhindern können. Wichtig sind für einige Muslime im Diskurs nur die Aspekte der persönlichen Moral, ein wenig Politik oder die Kleiderordnung. Unwichtig dagegen bleiben die ökonomische Moral, die Gesetze des Marktes oder aber auch einer der Säulen des Islam, die Zakat, also die jährliche Pflichtabgabe an arme und bedürftige Menschen in der unmittelbaren Umgebung. Muslimische Vertreter haben seit dem 11. September in erster Linie ihre politische Verortung klären müssen und im Zentrum ihrer Agenda stand und steht immer noch die politische Anerkennung. Man fordert viel, aber zu wenig wird die Frage gestellt, was man denn überhaupt als Muslime der Gesellschaft auch anzubieten hat. Die Auswirkungen der Finanzkrise, die uns unabhängig von unserer Konfession oder nationalen Zugehörigkeit beherrscht, ist für mich zweifellos die Schlüsselfrage unserer Zeit. Die daraus resultierenden Herausforderungen werden nicht schon durch das schlichte Tragen eines Kopftuches oder eines islamischen Gewandes beantwortet. Der Islam stellt sich dieser Jahrhundertfrage nicht nur mit Theologie, sondern mit alltagstauglichen Alternativen. Von deren Kenntnis das Gezänk um den politischen Islam bisher erfolgreich ablenkt. Eine freie Marktwirtschaft erfasst nach islamischer Sicht etwa auch die Freiheit, die auf dem Marktplatz benutzten Zahlungsmittel auszuwählen und richtet sich gegen die heute übliche Abschaffung der Marktgesetze durch Monopole. Ein interessanter Denkansatz, gerade für Sozialdemokraten, mit dem Muslime eine sinnvolle Debatte in Gang setzen könnten und somit nicht mehr als Teil eines Problems wahrgenommen werden könnten, sondern vielleicht einen Impuls für die Lösung eines Problems liefern könnten. Der deutsche Pseudokonservatismus hat dieser ökonomischen Frage, die unser Leben heute entscheidet, bestimmt, nichts Eigenes entgegenzustellen und sehnt sich in einer globalen Welt paradoxerweise nach Heimat und Nation. Ohne dabei den globalen Zusammenhang der Finanztechnik zu verstehen, die sich nämlich der nationalen Kontrolle eben entzieht. Seine eigene antiquierte Identität kann der Konservatismus nur noch mit einer Ideologie gegen andere, insbesondere gegen den Islam, bewahren. Folgerichtig müssen die Konservativen jede echte Debatte mit deutschen Muslimen aus dem Weg gehen. Die beliebte Logik, wir sind so gut, weil die anderen so böse sind, verhindert gerade in Deutschland die notwendige Eigenreflexion im politischen Raum und erklärt wohl das übergroße Interesse der Öffentlichkeit an radikalen kleinen Gruppen. Sie sind als Feinde sehr nützlich und müssen dahin gefördert werden. In Deutschland sind es natürlich ökonomische Fragen, die die Menschen bewegen und nach Antworten verlangen. Wie könnte der Islam ansonsten Sinn haben, wenn er zu diesen neuen prägenden Lebensumständen schweigt? Der Islam wirkt, im Gegensatz zur Lehre des ideologisierten Kapitalismus, einen vernünftigen Umgang mit materiellen Fragen. Muslime glauben weder an endloses Wachstum, noch an die schon quasi religiös anmutende Verpflichtung der nachfolgenden Generation, unsere Schuldenberge abzubauen. Aufgeklärte Muslime glauben nicht an das moderne Wunder der endlosen Geldvermehrung. Natürlich ist im Islam das private Eigentum anerkannt, wird das Gewinnstreben als natürlich angesehen. Das Verbot der Zinsnahme und die Erlaubnis des freien Handels aus ökonomischer Sicht ist der kategorische Imperativ des Koran. Die politische Einsicht von Aristoteles, dass die Zinsnahme auf Dauer ein Gemeinwesen zerstört, wird ausdrücklich im Koran bestätigt. Die Zakatpflicht, also die verpflichtende Vermögensabgabe, die im Islam den Charakter einer Säule hat, gehört zu den wichtigsten Prinzipien des Islam, symbolisiert die lebensnotwendige Solidarität zwischen Arm und Reich und zeigt der nichtmuslimischen Umwelt, dass der Islam eben keine fremdartige Kultur ist, sondern zuallererst im sozialen Raum Wohlfahrtspflege bedeutet. Insbesondere die muslimischen Stiftungen haben seit den Anfängen des Islam immer wieder bewiesen, dass der Islam in der Lage ist, ein zivilgesellschaftliches Wohlfahrtsmodell einzurichten, ohne auf eine drückende Steuerlast, wie es heute der Fall ist, angewiesen zu sein. So wie die Zakat in ihrer praktischen Wirkung als Linderung von akuter wirtschaftlicher Not aufgefasst werden kann, entfaltet ein funktionierendes und dynamisches muslimisches Stiftungswesen seine Wirkung vor allen Dingen im Aufbau mittel- und langfristiger Sozialstrukturen. Die deutschen Muslime müssen eben diese und ähnliche soziale Komponente ihrer Religion mehr in den Mittelpunkt rücken, um eine aktivere Rolle in unserer Gesellschaft einzunehmen. Sie haben dadurch auch ein relevantes Angebot an unsere Gesellschaft, anders als die etwas deprimierenden Debatten der letzten Jahre versuchten zu suggerieren. Statt sich aber aufgrund dieser deprimierenden Debatten, Integration, Islamdebatten etc., in eine Opferhaltung zu begeben oder künstlich das Migrantendasein aufrechtzuerhalten, müssen Muslime mit positiven Beiträgen sozialer, kultureller und zivilgesellschaftlicher Art auffallen und aktiv werden. Hierzu vielleicht noch als Abschlussbemerkung, wird es auch dieses Jahr eine gewisse Entwicklung geben, mit einigen Kollegen zusammen und mit der Unterstützung des Schriftstellers Feridun Saimoğlu werden wir dieses Jahr ein interessantes Forum versuchen ins Leben zu bringen, und zwar ein Forum für muslimische Zivilgesellschaft, an der eben sowohl die organisierten Muslime aus den Verbänden, die wichtige Basisarbeit leisten, aber auch nicht organisierte Muslime zusammenkommen, eine Debattenplattform entsteht, um eben diese Grundsatzfragen zu diskutieren, um für neue Impulse zu sorgen und eben diese sozialen Elemente des Islam mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Daher ist es auch ein positives Signal, dass innerhalb der SPD dieser Arbeitskreis muslimischer Sozialdemokraten gebildet wurde. Ich wünsche dem Arbeitskreis alles Gute für ihre künftigen Aktivitäten und ich bin gespannt auf den Austausch dieses Arbeitskreises mit der muslimischen Community direkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für diese Replik heute, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, gab es eine sehr interessante Buchvorstellung in Berlin, nämlich die des Altkanzlers Bundeskanzler Schröders. Und der Altbundeskanzler hat ein neues Buch veröffentlicht, rechtzeitig zu seinem 70. Geburtstag. Es wurde heute offiziell in Berlin vorgestellt und es trägt den Titel Klare Worte, Frau Staatsministerin. Und deswegen möchte ich diese Gelegenheit eigentlich streichen lassen, um auch eventuelle klare Worte von Ihnen hinsichtlich der heutigen Thematik zu bekommen. Es ist ja so, wir feiern heute in der Tat die Initiierung des Arbeitskreises. Ein sehr, sehr herausragender, wenn nicht gar historischer Tag innerhalb der SPD. Aber wir wollen natürlich auch nicht verschweigen, dass es im Zuge der Sarrazin-Debatte auch islamophobe Stimmen und Tendenzen innerhalb der SPD und der SPD-Mitgliedschaft gegeben hat. Meine Frage an Sie: Inwiefern glauben Sie, wird diese Initiierung des Arbeitskreises auf Liebe, auf Unterstützung innerhalb der SPD und der SPD-Mitgliedschaft? Also ob Arbeitskreise auf Liebe stoßen, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Auf Unterstützung. ich muss sagen, ich war heute Nachmittag schon sehr beeindruckt davon, dass da auch einfach viele Gäste dabei waren. Es saßen ja nicht nur Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zusammen, sondern es waren tatsächlich gleich bei dieser ersten Gründung schon Gäste dabei. Und man hätte jetzt auch denken können, die kommen gleich, um beispielsweise kritisch heranzugehen, zu sagen, was macht ihr denn hier überhaupt und so. Und stattdessen, also ich war jetzt nicht die ganze Zeit dabei, aber was ich eben von der Diskussion mitbekommen habe, war doch ein deutliches Signal, danke, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt, weil es ist ja auch nicht einfach, nicht? Man sitzt sich ja nicht zu fünf zusammen und sagt, wir machen das jetzt, sondern alle, die das mitbekommen haben, wissen, über wie viele Monate sich dieser Prozess hinwegstreckt, wie gründlich daran gearbeitet wurde, was man für eine Grundlage, eine Arbeitsgrundlage haben möchte. Und die Diskussion begann eigentlich erst so richtig, als einer gesagt hat, naja, so integrationspolitische Themen wollen wir eigentlich gar nicht behandeln. Da fing plötzlich dann wirklich eine Diskussion an, soll das jetzt nur in Anführungsstrichen wissenschaftlich sein, nicht, dass die Wissenschaftler jetzt böse sind, aber wie tief will man sozusagen in den Alltag hineinragen? Wir haben ja auch eine Arbeitsgemeinschaft, Integration und Vielfalt innerhalb der SPD, wir haben viele Landesarbeitsgemeinschaften, der Berliner Vorsitzende guckt mich gerade an. Also hier sind ja auch einige, die das machen. Und da ist natürlich schon eine Diskussion da, was genau füllen wir aus. Und ich glaube, das lässt sich nicht wegreden, dass Sarrazin, er war, glaube ich, kein ausschlaggebendes Element, aber er ist ein ganz wichtiger und schmerzhafter Punkt gewesen in unserer Entwicklung innerhalb der SPD, weil es ja doch immer wieder darum ging zu sagen, Kritik muss erlaubt sein, man muss auch ganz kritische Debatten führen können. Aber wie sehr darf man eigentlich Menschen kategorisch diskriminieren? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausgedrückt habe, aber wirklich auch ein Stück weit in einen Topf werfen und am Ende wird in der Gesellschaft darüber debattiert, ob Muslime, ich sage es mal in einfachen Worten, grundsätzlich halt dümmer sind als alle anderen. Nicht? So. Das sind ja auch wirklich sehr schmerzhafte Tage und Wochen gewesen und dann ja auch dieser lange Prozess, darf nun so jemand innerhalb der SPD eigentlich sein, verräterlich ein Stück weit eben auch die Grundwerte, weil wir ja sagen, dass niemand quasi durch seine Geburt und durch seine Herkunft eingeteilt werden darf, sondern durch das, was er eben sagt und macht und wie er wirkt. Und das sind schon Punkte, glaube ich, die besser miteinander diskutiert werden, wo auch innerhalb der SPD beispielsweise sich Musliminnen und Muslime zu Wort melden und selber sagen, wie sie es empfinden. Und wir aufhören immer dieses, ich bin mal Anwalt von denen, nicht so, ich spreche jetzt für die. Das war eine ganze Weile normal, jetzt ist es das eben nicht mehr. Jetzt können die Leute auch selber eine Gruppe gründen und für sich selber sprechen. Und diese Gruppe wurde in der Tat heute offiziell gegründet. Zuba Öcek gehört zum Sprecherkreis, der aus 5 gleichberechtigten Personen besteht. Wir haben sie ja schon bereits auf der Bühne gehabt. Zuba Öcek, für die wenigen, die sie noch nicht kennen, ist Religionspädagogin am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften an der Universität Paderborn und war in der letzten Legislaturperiode auch ständiges Mitglied im Plenum der Deutschen Islamkonferenz. Tuba, die Frage, die sich sicherlich viele Leute und auch meine Wenigkeit im Zusammenhang der Initiierung dieses AKs stellen, ist, was sind die Ziele dieses Arbeitskreises? Zunächst einmal haben, wie Aydan Özoğuz das auch gesagt hat, sehr viele Muslime mittlerweile eine politische Heimat in der SPD gefunden, vor allem auch, weil die SPD Werte wie soziale Gerechtigkeit und Solidarität vor allem auch vertreten und genau diese Werte letztendlich auch in ihrer Religion wiederfinden und sich aus dieser Perspektive heraus vor allem in der Sozialdemokratie auch engagieren möchten. Also sie möchten ganz stark sich einbringen in diese politischen Meinungsbildungen und das eben aus ihrer Perspektive des Muslimseins. Und das Ziel ist ja auch inklusive die Stärkung der politischen Teilhabe der Muslime innerhalb der SPD. Würde sich für mich jetzt als Laie die Frage stellen, braucht es dafür einen Arbeitskreis muslimischer Sozialdemokratinnen und Demokraten? Nein, ich denke, dass genau diejenigen, die heute da waren, zwar nicht aufgrund dessen, dass sie den Aspekt der religiösen Identität so stark nach vorne treiben oder nach vorne stellen, sondern eher Personen sind, die sagen, ich stelle das zwar nicht so in den Vordergrund, habe aber eine Meinung, die auch religiös geprägt ist. Und die möchte ich auch kundtun. Also ich sehe mir gesellschaftspolitische Dinge an und denke mir als Muslim, dazu kann ich auch was sagen. Also nicht im Namen so des Islam, spreche jetzt mal für den Islam, sondern ich spreche als Muslim, der in Deutschland sozialisiert ist, der sich mit dieser Politik beschäftigt, der in diesem Land auch eben diese Verantwortung auch übernehmen möchte. Weil er sagt, ich bin Teil dieser Gesellschaft und ich möchte diese Gesellschaft mitprägen. Und Professor Matthias Rohe, dennoch die Frage, der Arbeitskreis will ja auch eine Plattform für religiös-politische Themen sein. Inwiefern sehen Sie hier die Gefahr, dass eventuell aus der Mehrheitsgesellschaft Stimmen kommen, die sagen, jetzt gibt es schon wieder eine Extrawurst für die Muslime? Diese Stimme muss man aushalten. Man kann eigentlich immer nur versuchen, mit sachlichen Argumenten in den Ring zu treten und zu sagen, das ist keine Extrawurst, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich ein Stück, ja, Normalisierung in dem Sinne, dass es jetzt einen religiösen Arbeitskreis von Muslimen und Muslimen gibt, aber es gibt andere schon von anderen Religionen. Also im Grunde findet sich jetzt eben eine Bevölkerungsgruppe, die nach Millionen zählt in diesem Lande, die dazugehört zu diesem Land, eben auch als spezifischer Arbeitskreis in einer großen demokratischen Partei. Die das nicht aushalten möchten, wie gesagt, da ist manchmal einfach nicht mehr zu helfen. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man versucht, einen großen Teil der Gesamtgesellschaft zu erreichen. Das kann man im Grunde nur durch geduldiges und beharrliches Argumentieren erreichen, indem man diese diffusen Ängste wahrnimmt, ernst nimmt, ihnen aber nicht nach dem Munde redet, sondern einfach versucht, das Ganze mit Fakten zu konfrontieren. Ich bin nicht ohne Hoffnung. Wir haben statistische Erhebungen, die uns zeigen, dass die Angst vor Muslimen, dass die Ablehnung des Islam dort am größten ist, wo am wenigsten Kontakt besteht. Und umgekehrt ist es auch so. Das macht mich etwas hoffen. Also Professor Rohe ist hoffnungsfroh. Dennoch die Frage an Alan Güvenlin im Zusammenhang mit der Initiierung dieses Arbeitskreises. Weil es gibt ja die Debatte nicht erst seit heute und auch nicht seit der Initiierung der Deutschen Islamkonferenz. Wer spricht für die Muslime in Deutschland? Wenn überhaupt. Glauben Sie, dass diese Debatte durch diesen Arbeitskreis noch einmal befeuert wird? Ja, diese Debatte hat ja vor allem die staatlichen Vertreter ausgelöst, in denen sie immer einen einzigen Ansprechpartner haben wollen, um bestimmte politische Projekte einfacher zu realisieren, sei es im theologischen Bereich, religiösisch etc. Wieso muss es einen Ansprechpartner geben? Ich meine, es gibt sehr viele verschiedene Muslime, es gibt Sunniten, innerhalb der Sunniten gibt es vollkommen unterschiedliche Muslime aller Couleur und es gibt Muslime, die ihre religiöse Bekenntnis schon etwas öffentlich zeigen. Es gibt Kulturmuslime, die nicht wirklich einen direkten Bezug zu ihrer Religion haben und von daher wird es nie einen einzigen Ansprechpartner geben. Und dass es jetzt diesen Arbeitskreis bei der SPD gibt, finde ich erstens mal ein positiver Schritt, dass es diese Bedenken geben wird. Das ist normal, manchmal muss man einfach nur zuhören und gar nicht mehr reagieren. Und darüber hinaus gibt es ja auch einen jüdischen Arbeitskreis etc. Also wenn es das gibt, wieso soll es keinen muslimischen geben? Ich glaube nicht, dass das wirklich für viel Diskussionsstoff sorgen wird, dass es jetzt nur mal einen Arbeitskreis muslimischer Sozialdemokraten gibt. Es ist eine längst fällige Sache und ich finde es besser, dass es einen Arbeitskreis muslimischer Sozialdemokraten gibt und eben kein Arbeitskreis türkischer Sozialdemokraten, wo man dann wieder alle möglichen Integrationsdebatten, Identitätsdebatten zusammenwurschtelt mit Islamdebatten. Und ich denke, das sollte man halt wirklich ganz klar auch trennen. Und deswegen ist es auch sehr, sehr gut, dass dieser muslimische Arbeitskreis Sozialdemokraten auch nicht ethnisch ausgerichtet sind. Da haben wir ja arabischstämmige, türkischstämmige, deutsche Muslime. Das ist, denke ich mal, schon eine sehr gutes Signal. Und Tuba, ihr habt euch ja bereits schon als Anspruch selber auferlegt, nicht exklusiv zu migrationspolitischen Themen sprechen zu wollen oder müssen. Inwiefern, was für Themen würde diesem Arbeitskreis von der Tuba vielleicht eher nahelegen, dort sich mit einzubringen, um die Arbeit und auch innerparteiliche Arbeit der SPD mit voranzubringen? Das haben uns vorhin auf der Versammlung auch gefragt, was so denn unsere Agenda denn sei, was welche Themen wir jetzt auf die Agenda setzen. Ehrlich gesagt, wir haben da noch nichts Festes und Konkretes. Wir haben uns aber darauf einigen können, dass wir sagen, dass alle Themen, die die Lebenswirklichkeit der Muslime in diesem Land eben betrifft, dass die auf die Agenda kommen. Also hat zum Beispiel eine Sprecherin Lydia Nufer gesagt, NSA, Privatsphäre, das interessiert mich sehr, wie ist das eigentlich im Islam, was sagen wir eigentlich die Muslime, sollten wir auch mal was dazu sagen? Oder eine Schwester meinte Umweltschutz oder Vernebelung, also koscheres Halalfleisch und all diese Geschichten. Also es kommen sehr viele Dinge. Mich interessiert momentan, weil das sehr politisch aktuell ist, die Pille danach. Also was können wir als Muslime eigentlich dazu sagen? Was haben wir überhaupt eine Meinung dazu? Weil anhand von einigen politisch, also gesellschaftspolitischen Themen hängen noch viele andere Fragestellungen noch ab. Und die sind nun auch wieder religiös, sage ich mal, konnotiert. Also wenn ich die Pille danach habe, habe ich auch nochmal wieder Frau-Mann-Verhältnis. Wie steht das eigentlich? Wo befinden wir uns? Oder Ehegattensplitting, also was sagen wir Muslime eigentlich dazu? Das sind alles so Themen, wo ich jetzt einfach nur so anreißen kann, aber nicht sagen kann, das ist die Agenda jetzt des AKMS, sondern das müssen wir dann letztendlich im Nachhinein dann nochmal ganz konkret besprechen. Und wir werden die Arbeit natürlich mit Interesse und Neugier verfolgen, Frau Staatsministerin. Der Arbeitskreis soll den Muslimen innerhalb der SPD ja eine Stimme geben, beziehungsweise noch eine zusätzliche oder größere Stimme. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum sollte, und ich spiele natürlich jetzt bewusst Teufels Advokat, warum sollte ein Muslim in Anführungsstrichen in Neukölln, Wedding oder auch außerhalb Berlins interessieren, was ein Arbeitskreis der SPD zu sagen hat? Also muss man eben eins richtig stellen, ich sitze hier gar nicht als Staatsministerin, das fällt mir natürlich auch früh ein, nicht so, aber ich bin ja eigentlich als stellvertretende Vorsitzende, von daher ist das jetzt... Den Titel werden wir jetzt nicht mehr los. Nein, aber das war mir jetzt wichtig, weil ich natürlich quasi nicht aus meinem Amt heraus jetzt spreche, sondern tatsächlich eher aus meiner sozialdemokratischen Sichtweise heraus. Es muss niemanden interessieren, also das will ich mal vorweg sagen, nicht? Das ist jetzt nicht zwanghaft, hier ist ein Arbeitskreis, der gibt vor, wie wir alle denken oder so. Aber Sie wollen ja Leute erreichen. Ja, wobei, also man muss Folgendes, glaube ich, einmal dazu gesagt haben. Nicht der Vorstand der SPD hat diesen Arbeitskreis eingerichtet und gegründet, sondern diese Arbeitskreise, alle drei, haben sich selber gegründet und werden quasi, also sind eben Bestandteil natürlich aber der Sozialdemokratie und das ist dann quasi natürlich mit Billigung des Vorstands, ne? So, das ist klar. Aber wir werden jetzt nicht Einfluss nehmen auf die Agenda und was sie sich dann eben an Themen setzen oder so, das ist nicht das Interesse. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nur verfolgen, inwieweit welche Themen dort behandelt werden. Ich glaube schon, einfach aus meiner einfachen Erfahrung, aus dem politischen Alltag heraus, und das kennen hier, glaube ich, viele im Raum, dass es ganz viele Situationen gibt, wo man immer als Person gefragt wird, wie denken denn die Muslime darüber? Also das ist ja etwas ganz Gängiges. Und viele von uns versuchen schon immer zu sagen, ich weiß nicht, wie die Muslime darüber denken, aber meine Meinung wäre vielleicht so und so, weil es eben das so nicht gibt. Und von daher ist das aber sehr hilfreich, wenn jetzt eine Gruppe, die auch noch so heterogen ist, zusammenkommt in der Partei. Und da gebe ich eben Professor Ruhe sehr recht. Die Parteien sind ja tatsächlich irgendwo dieses, also sollen ja auch ein Abbild der Gesellschaft sein, gerade als Volksparteien. Hier wird diskutiert, hier wird vehement einmal innerhalb einer Gruppe debattiert, haben wir eine Meinung oder gibt es am Ende doch wieder drei Meinungen. Also auch das wird ja manchmal sicherlich dabei herauskommen. Und ich glaube, das tut der gesellschaftlichen Debatte insgesamt sehr gut, wenn man eben verschiedene Einrichtungen hat, die man befragen kann und die schon eine Debatte wiederum in sich geführt haben. Denn sonst ist es immer der eine, die andere, aber das ist, hängt natürlich anderen, die das quasi schon weiterentwickelt haben, oft weit hinterher. Ich verspreche mir also sehr viel davon, weil ich mir auch vorstellen kann, dass so manch eine Meinung aus dem Arbeitskreis auch auf ganz heftigen Widerspruch bei dem Muslim auf der Straße führen wird. Und das belebt ja erst das Miteinander. Also wir freuen uns auf die Ergebnisse. Selbstverständlich. Genau, der Stichwort Debattenkultur. Ich erhoffe mir nämlich auch innerhalb der Gruppe, wenn wir einfach mal zurückdenken an die frühzeitliche Gelehrsamkeit oder an die Frühzeit des Islam, in der eben die Debattenkultur unheimlich stark war. Und viele verschiedene Meinungen nebeneinander stehen konnten, erhoffe ich mir auch genau an dieser Stelle, dass wir durch diese Debattenkultur auch nochmal das, also diese Tradition, die uns irgendwo verloren gegangen ist, weil wir auch letztendlich selber auch schon immer mit diesen Scheuklappen schauen und sagen, okay, der Islam und was haben wir jetzt, eine Stimme als Muslim und eine Stimme, die müssen wir nicht haben. Wir können auch mal sagen, Muslime haben unterschiedliche Meinungen zu einem Punkt, sei es eben gesellschaftspolitisch oder eben religionspolitisch. Und ich denke, dass das eben innerhalb der Gruppe auch wieder entstehen kann und das letztendlich auch nicht nur in die Gesellschaft, sondern auch eventuell an die theologischen Lehrstühle ein Hinweis sein könnte. Also ein sehr ehrgeiziger Anspruch, ein weiterer Anspruch, Professor Rohe, im Zusammenhang mit dem Arbeitskreis ist, dass sich dieser Arbeitskreis auch zu religionspolitischen Fragen, insbesondere der Gleichstellung und der rechtlichen Anerkennung des Islams in Deutschland äußern möchte. Für Sie als Rechtswissenschaftler meine Frage und als Experte, überschätzt der Arbeitskreis hier eventuell vielleicht sein Mandat bzw. seine Kräfte? Das kann ich nicht beurteilen, aber ich bin eigentlich ganz hoffnungsfroh, wenn ich die Akteurinnen und Akteure sehe, dass es nicht so ist. Ein solcher Arbeitskreis kann selbstverständlich keine Entscheidungen treffen, das müssen die jeweiligen Instanzen tun, aber er kann doch schon mal Wissen bündeln und eben in einer solchen Debatte eine Stimme verstärken. Wir haben bestimmte rechtliche Fragen, die man nur kollektiv angehen kann. Man muss sich für bestimmte Dinge organisieren, um sich Gehör zu finden, mit dem Staat kooperieren zu können. Das kann keine Assemblage von Einzelpersonen sein, sondern man muss sich in bestimmten Kontexten einfach zusammenraufen. Und ich denke, gerade ein solcher Arbeitskreis in einer politischen Partei wird vielleicht angesprochen werden von Menschen aus unterschiedlichen Motiven. Wir sind ja, auch wenn wir religiös sind oder Weltanschauung haben, wir haben nicht nur dieses eine Motiv. Wenn ich bei uns die Zähne putze, tue ich das als Mensch, als Ehemann, als Christ, als Professor. Man alles spricht dafür, Zähne zu putzen, insgesamt, aber die Motive sind unterschiedlich. Und so ist es bei vielen menschlichen Aktionen. Das heißt, man kann hier möglicherweise Dinge entdecken, die wichtig sind in der Gesellschaft, wichtig sind für Menschen, kann diese durchdiskutieren, kann Interessen bündeln und dann einfach eine stärkere Stimme voranbringen. Und da muss man halt einfach sehen, wir sind ein säkularer Staat, ja, aber mit einer christlichen Tradition, was heißt, dass die Angehörigen der Mehrheitsreligion es einfach leichter haben. Ne? Die Feiertage sind säkularisiert, aber sie sind halt entlang des christlichen Kalenders angereiht. Was machen Juden, was machen Muslime, was machen andere? Da gibt es schon so spezifische Dinge oder der sehr, sehr wichtige Bereich der sozialen Arbeit. Wir haben eine über Jahrhunderte gewachsene Infrastruktur der großen christlichen Konfessionen. Muslime sind gerade dabei, solche Dinge aufzubauen. Es gibt wieder eine jüdische Tradition in diesen Dingen, aber es ist schwer, da anzufangen, vor allem in Bevölkerungsgruppen, wo in der Regel das Geld nicht gerade ganz so dick verteilt ist. Das heißt, wo findet man Möglichkeiten, gute, wichtige, sinnvolle Dinge dann auch in staatlicher Kooperation beispielsweise voranzubringen? Ich denke gerade, das ist so ein Feld, wo ein solcher Arbeitskreis eine wichtige Mittlerfunktion übernehmen kann. Und ich bin sehr überrascht, wie viele Persönlichkeiten beim Zähneputzen zusammenkommen. Aber das ist eine andere Frage. Dennoch, Alan Güvercin, ein Wort zu den Verbänden, den islamischen Verbänden. Wie glauben Sie, werden die islamischen Verbände, die Sie ja auch gut kennen, wie werden die auf diesen Arbeitskreis reagieren? Sehen die Verbände diesen Arbeitskreis als Konkurrenz oder als Ergänzung? Nee, ich glaube nicht, dass sie das als Konkurrenz sehen werden. Ich denke eher, dass die Reaktion sehr positiv sein wird. Also es gab ja bei den Grünen, gibt es ja schon seit einigen Jahren einen Arbeitskreis grüner Muslime. Da war die Reaktion, ehrlich gesagt, auch sehr positiv. Wieso wird es bei der SPD keine geben? Also ich denke, dass es in erster Linie erstmal nur positive Reaktionen geben wird. Aber es ist natürlich, es gibt da aber auch eine andere Seite. Wenn wir uns so die letzten Jahre uns anschauen, gibt es schon eine Entwicklung, wo besonders jetzt nicht nur auf parteipolitischer Ebene, sondern es gibt natürlich staatlich oder halbstaatlich finanzierte Projekte, die besonders junge Muslime ansprechen. Und das ist natürlich ein sehr gutes Angebot und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, dass junge Muslime sich dort engagieren, das ist natürlich eine Erfahrung. Aber die Verbände haben natürlich berechtigte Sorge, dass dadurch natürlich ihr eigener, gerade der Nachwuchs, der wirklich anpacken kann, der auch gewisse Kompetenzen mitbringt, somit natürlich auch von der Gemeindearbeit etwas weggelost wird. Also das betrifft jetzt nicht diesen Arbeitskreis, aber Es gibt andere Projekte, die eben diese Sorgen in der Community hervorrufen. Die muss man natürlich ernst nehmen, aber die müssen natürlich auch die Verbände ernst nehmen, in dem Sinne, dass sie überdenken müssen, ob sie überhaupt noch ein relevantes Angebot an gerade die fähigen und fitten Jugendliche richten können oder ob sie vielleicht ihre Jugendarbeit und ihr Konzept überhaupt überdenken müssen. Und bevor ich Ihnen jetzt die Gelegenheit geben möchte, auch Fragen zu stellen an die Diskutanten, die, ich hätte fast wie der Staatsministerin gesagt, aber es ist ja die stellvertretende Parteivorsitzende, die heute zu meiner Linken sitzt, und sie geht auch meine letzte Frage, bevor ich das Mikrofon Ihnen gebe. Jetzt ist es gut und schön, wir haben diesen Arbeitskreis, das ist ein wichtiger, guter Schritt. Inwiefern würden Sie es begrüßen, dass dieser Arbeitskreis mit Muslimen, die Mitglieder in anderen deutschen Parteien sind, zusammenarbeiten? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich das ganz automatisch auch mal ergeben wird. Aber das bleibt abzuwarten. Ich glaube eher, dass es Zusammenarbeit schneller zumindest geben wird zwischen den verschiedenen Arbeitskreisen, also mit den Christen und auch den jüdischen Sozialdemokraten. Man muss ja sagen, die Zusammenarbeit hat schon begonnen, bevor überhaupt der AK eingerichtet war. Und das ist ein sehr hoffnungsfrohes Signal für mich, weil ich habe jetzt in der letzten Legislatur, in der ich ja im Bundestag gesessen habe, gemerkt, wenn solche religiösen Themen aufgekommen sind, und es war ja nicht immer ganz so dramatisch, sage ich mal, wie bei der Beschneidung, aber auch so ein Thema wie Präimplantationsdiagnostik, dass man durchaus das Gespräch gesucht hat, wie stehen eigentlich die dazu, wie stehen die dazu, wie stehen wir dazu, was ist meine Meinung? Also diese Dinge, wo man ja auch automatisch sagt, es gibt auch keine Fraktionsgrenzen, wir öffnen das komplett fürs Parlament, weil das wirklich Lebensfragen sind und eben auch Glaubensfragen sind. Und an den Stellen ist es natürlich ein ganz wichtiger Beitrag, glaube ich, dass auch diese Arbeitskreise diese Diskussion ja bündeln können und eben auch einen Beitrag liefern können. Und es gab mehrere solcher Diskussionen. Also das ist auch nicht so, dass man das jetzt einmal in 4 Jahren hätte, sondern ich würde sagen, es kam eigentlich alle halbe Jahre mal ein solches Thema auf. Von daher, neben allen anderen Themen natürlich, wo das auch immer gefragt ist, sind das schon ganz konzentrierte Bereiche, wo ich mir diesen Überbau, ich weiß gar nicht, ob ich es Überbau nennen soll, aber diesen Austausch zwischen Juden, Christen, Muslimen sehr gut vorstellen kann und bin gespannt, wo der erste Punkt kommt, wo man sagt, da sind wir grundsätzlich unterschiedlicher Meinung. Jetzt werden wir sehen, ob es unterschiedliche Meinungen aus dem Publikum gibt. Bitte geben Sie mir durch ein Handzeichen zu verstehen, dass Sie eine Frage haben. Wir haben schon die erste Frage, allerdings kein Mikrofon, soweit. Einfach klauen Sie einfach eins und während Sie das Mikrofon an den Herren geben, kann ich Ihnen vielleicht als Information noch sagen, der Sprecherkreis ist gewählt für 2 Jahre, bestehend aus 5 Personen. Frauen-Männer-Anteil gleichwertig, selbstverständlich, selbstredend. Die Mathe war noch nicht mein Ding. Vielleicht ganz wichtig, als wichtigste Information ist, dieser Arbeitskreis steht nicht nur SPD-Mitgliedern offen. Das habe ich richtig verstanden. Jeder darf mitarbeiten, Sprecher kann allerdings nur der oder diejenige Person sein, die SPD-Mitglied sind. Bitte schön. Ja, mein Name ist Frau Schiele, ich bin Professor für Religionspädagogik an der Humboldt-Universität in Berlin. Und ich habe eine Frage. Ich beobachte mit einer gewissen Sorge die Kritik der muslimischen Verbände an meinen Kollegen in Münster, an meinen Religionspädagogen Frau Schiele. Wird sich denn der Arbeitskreis der Muslime in der SPD auf seine Seite stellen oder abstrakter formuliert auf die Seite der Wissenschaftsfreiheit? Das war meine erste leichte Frage. Aber geben Sie dem Arbeitskreis eine Chance. Willkommen in der Politik. Also soll ich gleich dazu sagen? Also ich kann nicht für den gesamten Arbeitskreis sprechen, das ist auch gar kein Fall. Und ich kann jetzt nur für mich als Tuba Işık sprechen, vor allem auch als jemand, der die Doktorandin bei ihm war. Mohamed Khoshid ist mein Doktorvater gewesen, mein Zweitdoktorvater. Und ich plädiere bei aller Liebe auch zu den Verbänden für die Freiheit der Wissenschaft. In allen Gesprächen, die ich mit Muslimen hatte, wurde immer der große kulturpolitische Beitrag des Islam zur Entwicklung, zur Weltentwicklung sogar herausgestellt. Man braucht nur an 600 Jahre Spanien und so weiter denken. Und ich sage auch, es war oft auch hilfreich für mich, dass man auf Geschichte ausweichen konnte, wenn es brisante Fragen zur Aktualität gab. Jetzt hat mich die Feststellung von Herrn Yücel überrascht, der gesagt hat, der Islam ist keine Kultur. Wie kriege ich das zusammen? Das beste Beispiel bin ich persönlich. Ich meine, meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, spreche besser Deutsch als Türkisch. Bin sozusagen ein Deutscher, aber bin genauso guter Muslim wie meine türkischen Glaubensbrüder oder Geschwister in der Türkei. Also ich bin durch und durch, lebe ich in der deutschen Kultur und fühle mich aber als deutscher Muslim. Also wieso soll der Islam dann eine bestimmte kulturelle Haltung sein, sondern nach meiner Auffassung, auch nach Auffassung des Mainstream in der islamischen Geschichte, war der Islam immer ein Filter für Kulturen. Und es gibt genauso gut in der türkischen Kultur Elemente oder in der älteren türkischen Kultur Elemente, die nicht mit dem Islam vereinbar waren. Und so, wenn man sich dann als Muslim, wenn man sich dann entscheidet, Muslim zu sein, muss man halt dann natürlich diese Kultur dementsprechend filtern. Ob ich jetzt nur 5-mal am Tag bete, oder im Monat Ramadan faste oder die Pilgerfahrt mache oder die Zakat zahle, tut nichts zur Sache, ob ich nun jetzt einer afrikanischen Kultur angehöre, einer asiatischen, europäischen oder welche auch immer. Also von daher haben auch sehr viele Muslime halt auch ein vereinfachtes Verständnis, das sieht man auch interessanterweise bei bestimmten Konvertiten, wenn Deutsche, nehmen wir mal Deutsche zum Beispiel, Türke kennenlernen oder Araber kennenlernen und irgendwie aus diesem Grund sich für diesen Weg entscheiden und Muslim werden, fangen sie in der ersten Zeit an, die türkische oder die arabische Kultur, je nachdem in welchem Umfeld sie waren, welches Umfeld sie geprägt hat, einfach zu kopieren. Und indem ich jetzt mit einem arabischen Gewand bei minus 10 Grad in Berlin durch die Stadt laufe, bin ich jetzt kein besserer Muslim als der Muslim, der einen Wintermantel um sich hat und mit einer Jeanshose rumläuft. Also von daher, dieses Missverständnis gibt es auch bei muslimischer Seite, auf der muslimischen Seite, dass der Islam mit Kultur gleichgesetzt wird. Und wir haben schon die nächste Frage, beziehungsweise ich sehe schon viele Handzeichen, aber okay, das hat Ihnen das Mikrofon jemand weggeschnappt. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Huster, ich unterrichte öffentliches Recht, gelegentlich auch Religionsverfassungsrecht an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum und ich habe eine Frage zu der Ausrichtung des Arbeitskreises. Die Veranstaltung heute stand ja unter dem Titel Wie viel Religion braucht die Gesellschaft? Mir kommt das immer so vor, als würden wir immer übersehen, dass man die Frage auch mal andersrum stellen kann, wie viel Gesellschaft braucht die Religion? Wir haben ja schon gehört, Religionen sind nichts Unveränderliches, sie entwickeln sich, religiöse Überzeugungen, religiöse Gruppierungen verändern sich und die Frage wäre, ob es der Arbeitskreis auch als seine Aufgabe ansieht, sozusagen in die muslimische Community hineinzuwirken. Weil viel von den politischen und auch juristischen Problemen, die wir haben oder auch nicht haben, hängen ja davon ab, wie die Muslime selber sich verstehen und sich verhalten. Das ist ja sozusagen ein Wechselspiel. Ich glaube, beide Seiten müssen ja da in gewisser Weise auf sich zugehen, aufeinander zugehen. Und deswegen wäre meine Frage, ob der Arbeitskreis das auch als seine Aufgabe betrachtet, sozusagen Einfluss zu nehmen, Impulse zu setzen für die Entwicklung des Islam. Dann würde ich doch eine Rückfrage nochmal stellen. Können Sie ein konkretes Beispiel mir geben, damit ich das daran festmachen kann? Weil so ist es eigentlich sehr abstrakt, die Frage. Na gut, also zum Beispiel jetzt, was eben schon angesprochen wurde, die Haltung jetzt zur islamischen Theologie, zur Wissenschaftsfreiheit, ist natürlich so eine Frage dessen auch. Es gibt gewisse Probleme oder es gibt gewisse Fragen, Anfragen hinsichtlich des Verhältnisses mancher muslimischer Richtung zum Verhältnis. Verhältnis der Geschlechter und solche Dinge. Nicht? Und je nachdem, wie sich das sozusagen gesellschaftlich und in der Community entwickelt, kann natürlich das Recht und Politik darauf dann eben auch entsprechend reagieren. Nicht? Und wenn es sich so entwickelt, wird es schwieriger, wenn es sich anders entwickelt, wird es leichter. Also ich denke, dadurch, dass wir sehr viele Mitglieder haben, also was heißt hier Mitglieder, wir haben sehr viele Sympathisanten oder eben Aktive, die in der AKMS jetzt sind und sich wahrscheinlich auch engagieren werden. Und viele sind eben auch Mitglied in den verschiedensten Moscheegemeinden und haben auch selbst nochmal bekundet, dass sie gerne die Diskussion letztendlich in die Gemeinden auch tragen werden. Inwieweit das jetzt fruchten wird, steht offen. Aber ich denke, das meinte ich auch mit Debattenkultur. Es ist eine Debattenkultur, die sozusagen auf dieser politischen Ebene geführt wird oder eben in diesem politischen Kreis, aber der vielleicht in verschiedenen Kreisen dann eben auch in den Moscheegemeinden auch fruchten kann. Und ich denke schon, dass man in dem Moment, wo man Aufklärungsarbeit, man ist ja letztendlich irgendwo auch Aufklärer, dann wenn man in die Moscheegemeinden nochmal geht, und wir haben da ja letztendlich auch erste, zweite Generation auch sitzen, die die Struktur nicht gut kennen, dass man da schon gewisse Denkansätze, neue Inspirationen auch bringen könnte. Vielen Dank, junge Dame. Ja, mein Name ist Nina Mühe, ich bin Ethnologin an der Piadrina, Europa-Universität Piadrina, und arbeite viel in den letzten Jahren zum Thema Muslime in Deutschland und habe vor 2 Jahren eine kleinere Analyse gemacht zur Sarrazin-Debatte und in dem Zuge auch mit Muslimen, Muslim-Interviews gemacht, auch aus der SPD. Eine hat mir erzählt, dass sie sehr aktiv war, aus der SPD aber ausgetreten ist, weil sie das eben nicht mehr weiter tragen konnte und vor allem, dass Sarrazin eben nicht ausgeschlossen wurde aus der Partei, auch erzählt, dass sie ja vielleicht 10 Bekannte hat, die das so gemacht haben wie sie, und andere 10, die drin geblieben sind, um zu sagen, wir wollen das von innen heraus verändern. Was mich ein bisschen schockiert hat, dass sie meinte, also sie hat selber, sie meinte, ihre ganzen Kollegen wüssten eigentlich nicht, dass sie selbst eine praktizierende Muslimin ist, religiös ist, gläubig ist, und sie glaubt eigentlich auch, oder ist sich ziemlich sicher, dass weder in der SPD noch in anderen Parteien Menschen, die durch Kleidung oder irgendwelche Praktiken erkennbar religiöse Muslime sind, irgendwie einen besonders guten Stand hätten oder es einfach hätten. Und sie meint, es sind teilweise einfach schon so ganz banale Dinge, wie dass man eben mit den Kollegen dann auch zusammen eintrinken gehen muss oder bestimmte so Rituale, die sich irgendwie eingefahren haben. Das würde mich einfach interessieren, ja, ob Sie diese, Frau Isos, ob Sie diese Ansicht teilen und vielleicht auch, ja, wie es für die Zukunft des Arbeitskreises aussieht. Die Frage, die ja ganz am Anfang gestanden hatte, wie wird die Akzeptanz sein? Das können Sie natürlich jetzt nicht als Wahrsagerin sagen, aber wie ist das vielleicht nochmal dazu, die Frage, Ihre Einschätzung? Also mir fällt eins immer wieder auf. Es gibt so Punkte, die werden Muslimen zugeschrieben, also die haben ja auch einen Kern. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Alkohol. Ne, so. Da stellt man dann fest plötzlich, also gerade in der Sozialdemokratie, das fand ich ganz spannend, als ich neu ankam im Bundestag, sagte mir ein Kollege, der mir so ein bisschen so als Mentor zur Seite stand und mir geholfen hat, niemals hier Alkohol trinken. Ich so, okay, so, also kein Muslim, ne? So. Und dann sagte er, bei der Arbeit immer klar bleiben, immer dies machen, immer das machen. So, also ich fand einfach so spannend, in dem Moment habe ich gedacht, wenn er jetzt Muslim gewesen wäre, hätte ich das ganz anders zugeordnet. Also auch ich, ne, so hätte es anders zugeordnet. Und es gibt aber so Dinge, die weichen sich ja schon auf und sind gar nicht immer nur religiöser Natur oder so. Also diese Geschichten, beispielsweise, dass ich ständig darauf hinweise, dass Kinder auch ein Bestandteil unseres Lebens sind und wichtig genommen werden müssen und nicht immer der unwichtigere Teil. Nicht so, alle anderen Termine sind wichtig, aber Kinder nicht so ungefähr. Das ist ja auch ein Kampf, den man führt. Und deswegen glaube ich, das ist schon auch eine grundsätzliche Frage, die man sich da stellt. Also ich will gar nicht jedem unterstellen, dass er da wegläuft, aber ein bisschen ist es manchmal so, weil man sagt, ich halte das nicht mehr aus. Also ich habe davor großen Respekt, weil ich bin auch schon oft mal an so einem Punkt gewesen, habe mich aber immer gefreut bisher, wenn ich dann eben doch dabei geblieben bin und eine kleine Veränderung festgestellt habe oder einfach sagen konnte, ich bin dabei geblieben, habe eben eben auch nicht davon abgelassen, habe es einfach nur ausgehalten, aber allein das hat manchmal was verändert. Das ist sozusagen ein Weg, den ich jetzt immer wieder sagen würde, aber es ist gar nicht so, dass das jetzt nur auf bestimmte Themen, also religiöser Art oder so, gemünzt sind. Bei Sarrazin haben sich sehr viele ganz schwer gedemütigt und auch verletzt gefühlt, die keine Muslime sind. Und diese Solidarität zu haben und dieses Miteinander auch noch stärker zu leben, würde ich mir eben erhoffen, dass eine Partei das ja auch deutlicher noch zeigt. Also es war bestimmt eine Erfahrung, über die heute noch ganz viele von uns nachdenken. Aber ich kann sagen, es sind auch einige wieder eingetreten, zum Glück. Und mit denen machen wir jetzt auch sozusagen genau das weiter. Es wird wieder Themen und es wird wieder Menschen geben, die eine große Frustration auslösen. Kann was ganz anderes sein. Aber wir wissen alle, das wird es immer wieder geben. Aber der Punkt ist doch, schaffen wir es untereinander, du auch mit unterschiedlichen Meinungen, uns zu stärken und diesen Respekt hinzubekommen. Weder Sie noch ich. Diese Diskussion, diese Diskussion wird zwar in ca. 10 Minuten hier enden, weil die stellvertretende Parteivorsitzende gehen muss, aber wir werden natürlich im Anschluss auch beim Empfang noch weiterreden. Deswegen würde ich jetzt die Fragen auf die letzten 2, 3 noch limitieren und die Personen sich bitten, kurz zu fassen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Diana Stachowitz. Ich bin bayerische Landtagsabgeordnete, kirchenpolitische Sprecherin und hier im Arbeitskreis Christen der SPD. Und freue mich total, dass ihr den Arbeitskreis gegründet habt, weil ich finde es sehr wichtig, dass wir innerhalb der SPD, die wir glauben, auch die Partei... Die Partei einfach auch mit prägen. Und wir haben ja als diejenigen, die gläubig sind in der Partei, ja auch eine Geschichte, die nicht unkompliziert ist. Aber dahin auch nochmal, es hat auch Erfolg gebracht, dass wir weiter dran geblieben sind und die SPD sich für den Glauben auch geöffnet hat. Und besonders möchte ich sagen, deswegen dieses Angebot, ganz wichtig finde ich, dass wir, die wir eben glauben, auch zusammenarbeiten und auch unsere Position in der SPD mit einfließen lassen. Aber wichtig fand ich jetzt nochmal gerade im Jahr der Europawahl nochmal diesen Beitrag von Ihnen, dass der Muslim auch ein Teil der Lösung ist für die europäische Gesellschaft, weil wir ja eine ganz, ganz krude Diskussion haben hinsichtlich, wie viel Christentum ist in Europa. Und da würde ich gerne noch mal was zu hören, was können wir dazu beitragen, um da um fälschliche Argumentationen in der Form einzubremsen. Der Vertreter des Arbeitskreises Jüdischer Sozialdemokraten, glaube ich, wollte noch etwas sagen. Wir sammeln einfach noch 2, 3 Stimmen. Ich muss jetzt nicht das Vertreten, sondern ich kann nichts sagen, dann habe ich gar nicht vom Arbeitskreis. Also ich glaube, was an diesem Arbeitskreis auch interessant ist, und am Umstand kriegt jetzt 3 religiöse, sagen wir mal, so Arbeitskreise ja haben, ist ja, das haben natürlich die Frage überhaupt von Verhältnis von Religion und Politik neu gestellt wird, gleichzeitig aber auch hier Unterschiede sind, also in Bezug zum Beispiel der jüdische Arbeitskreis, in unserem Selbstverständnis, wir haben natürlich mit Religion eine Rolle, aber natürlich aus einer jüdischen Perspektive, auch aus Identität, gibt es zum Beispiel bei vielen, bei Muslimen überhaupt nicht als religiös verstehen würden und ganz andere Aspekte haben, die sie dazu führen, dabei zu tragen. Der zweite Punkt, was wir ja auch gesehen haben, auch mit der Beschneidungsdebatte uns ja gezeigt haben, dass wir ja in einem Land leben, in dem, wir sind in der Regierung, sich Parteien zum Beispiel christlich nennen, also eine Religion, verglichen zum Beispiel mit den USA in gewissen Dingen eine viel größere Rolle spielen in der Politik. Gleichzeitig haben die Gesellschaft natürlich im Hinblick auf das religiöse Leben viel weniger aktiv ist wie in anderen Ländern. Das heißt, das Verhältnis von Religion und Staat ist sich historisch lange gewachsen, ist aber im Hinblick auf das Christentum, muss sich sowieso neu definieren. Und hier denke ich, können genau das jetzt diese 3 Arbeitskreise haben, können sehr stark zu diesem Verhältnis beitragen und auch Wege finden, wie man als in einer, aus einer sozialdemokratischen Perspektive heraus das auch beantworten kann. Und da ist jetzt vielleicht auch noch vielleicht euer Statement, wo ich gerne auch wissen würde, auch, wie denkt ihr, könnt ihr in die muslimische Community halt diese ich nenne es jetzt mal sozialdemokratische Perspektive und Selbstverständnis vermitteln und wie denken wir das aufgenommen? Also, viele Fragen. Alan, du wurdest als erstes angesprochen, vielleicht. Das jetzt kurz zusammenzufassen ist natürlich etwas schwierig, aber ich will einfach mal ein Beispiel nennen. Letztes Jahr war ich zum Beispiel, Andalusien wurde eben angesprochen, da wird eben auf die Geschichte verwiesen. Früher in Andalusien war ziemlich gute Stimmung und so, aber also immer auf die Vergangenheit und diese Romantik und so, ist alles schön und gut, aber das Wichtige ist ja das Hier und Heute. Und wenn Sie heute nach Andalusien gehen, zum Beispiel Granada, da gibt es eine sehr, sehr vitale muslimische Community dort, die auch teilweise spanisch abstammig, also das sind zweite, dritte Generation Spanier, die Muslime geworden sind und sind ein lebendiger Teil der Gesellschaft in der Stadt. Und genau gegenüber von der Alhambra haben sie eine wunderschöne Moschee gebaut, und zwar in dem typisch andalusischen Stil. Also keine Kopie der blauen Moschee in Istanbul, einfach in Granada reingewalzt, sondern es passt sich auch in die Umgebung, rein architektonisch. Und direkt daneben an gibt es aber auch natürlich eine katholische Kirche, die sind quasi Nachbarn. Und am Anfang, als dieses Projekt dort begonnen hat, waren die Christen vor Ort in Granada sehr, sehr kritisch, sogar feindlich. Also es wurde alles dran gesetzt, um das zu verhindern. Aber im Laufe der Zeit hat sich das entwickelt, weil sie die Leute kennengelernt haben, weil die Muslime auch auf sie zugegangen sind und weil sie gesehen haben, okay, das soziale Leben wird einfach lebendiger, die leisten ihren Beitrag. Also es ist einfach, sie fühlen sich heimisch und signalisieren das auch. Das ist natürlich unsere Pflicht als Muslime, nicht irgendwie jetzt wir aus der zweiten, dritten Generation jetzt irgendwie aufgrund dieser ganzen deprimierenden Debatten uns nicht in eine Opferhaltung zurückzuziehen und künstlich auch unser Migrantendasein aufrechtzuerhalten. Ich meine, das ganze Gerede von einem Migrationshintergrund ist einfach absurd. Und wir reden das immer weiter. Und im Grunde genommen profitieren ja auch teilweise Leute mit demselben Background wie ich von dieser Integrationsindustrie. Also im Grunde genommen ist das halt natürlich auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einige Leute. Also man muss endlich diese Dinge überwinden und einfach auch sich die Frage stellen. Ich habe einfach keine Lust, über den Doppelpass zu diskutieren. Da kann gerne die türkische Gemeinde Deutschlands darunter viele Pressemitteilungen herausgeben. Ist ja halt die türkische Gemeinde, aber wenn eine muslimische Religionsgemeinschaft sich zum Doppelpass äußert, das ist einfach vollkommen absurd. Also wenn das in der Prioritätenliste oben ist, und soziale Aspekte des Islam, der immer ein zentraler Bestandteil des Islam war, was man auch an den fünf Säulen sieht, und das vollkommen ignoriert wird, dann sehe ich einfach, dass die Prioritäten vollkommen durcheinander sind. Und, aber auch die gesellschaftliche Debatte ist natürlich ziemlich schief. Eben war die Frage von Wissenschaftsfreiheit. Ist klar, dass eine Wissenschaftlerin natürlich nur sagen kann, dass sie für eine Wissenschaftsfreiheit ist. Aber die Debatte, um die es dort geht, ich war zeitweise Beiratsmitglied in Münster zum Fall Khurshid, der theologische Beirat. Und da geht es nicht darum, ob man für oder gegen Wissenschaftsfreiheit ist. Die Verbände sind nicht, da kann man nicht pauschal sagen, ja, die Verbände, die bösen Konservativen und Türkei gelenkten Verbände sind jetzt gegen die Wissenschaftsfreiheit. Das ist einfach absurd. Aber das wird immer so konnotiert, so suggeriert in der öffentlichen Debatte. Auf der einen Seite haben wir die liberalen Hurra-Muslime und auf der anderen Seite haben wir die bösen Konservativen, die eine Tendenz zu Bombengürtel haben. Also, da sollte man schon differenzieren. Also, ein sehr passioniertes Abschlussstatement von Eren Güvercin. Dennoch möchte ich die Gelegenheit Frau Schick und Frau Özos doch noch geben, auf den Kollegen zu antworten. So schön wird mein Schlusswort wahrscheinlich nicht werden, wenn das kann ich nicht toppen. Ich glaube, dass ich nicht weiß, wer jetzt alles bei uns im Mitgliederkreis Muslim ist und wer praktizierender Muslim ist und wer nur Kulturmuslim ist, spricht eigentlich dafür, dass wir genau das nicht machen. Und zwar nicht abfragen, ob diese Menschen tatsächlich praktizierende Muslime sind und wie sie Islam verstehen und so weiter. Es geht darum, dass jemand, der sich politisch in der Sozialdemokratie engagieren möchte und sagt, ich bin Muslim und ich möchte das in eurem Kreis machen, dann ist er herzlich willkommen. Da werden wir keinen Gesinnungstest machen. Wenn er sagt, ich bin Muslim oder ich bin kein Muslim, aber ich möchte nur mitarbeiten, ist er genauso herzlich willkommen. Also dazu auch eine Einladung. Also. Ja, ich war eben ganz beruhigt, als er dann Gewaltin erst quasi ja meinen Job durchaus berechtigt als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ein Stück weit, glaube ich, mitgemeint hat. Also zumindest habe ich es in der Vergangenheit immer getan. Nein, das war sie nicht, aber ich finde das eben richtig. Aber auf der anderen Seite plötzlich bei der Optionspflicht, da habe ich gedacht, ja, sitze ich doch an der richtigen Sache. Und das ist eben genau der Punkt. Ich glaube, wir fühlen uns häufig hin und her geworfen. Also dieser Gedanke immer, was ist eigentlich so besonders? Besonderes daran, dass man nun irgendwie, oder man selber ja eben meistens nicht, sondern die Eltern und häufig schon die Großeltern mal aus einem anderen Land gekommen sind, macht einen ja nicht grundsätzlich zu einem anderen Menschen. Und doch gibt es eben andere Dinge, also kulturelle Einflüsse, die Teile der Mehrheitsgesellschaft eben nicht verstehen oder die sich nicht automatisch erschließen und die manchmal eben auch zu großen Unstimmigkeiten führen. Oder eben Dinge, wo man sagt, ein Teil der Gesellschaft lebt eben mit einem Pass und hat eigentlich noch nie in seinem Leben darüber nachgedacht, einen zweiten zu bekommen. Für andere ist das aber gelebte Wirklichkeit, zwei Kulturen zu sein, Herkunft, Eltern und so aus einem Land noch zu haben und einen direkten Bezug auch dazu zu leben und gleichzeitig hier, also jetzt in Deutschland verwurzelt zu sein und natürlich auch Deutsch. Also es gibt schon ganz viele Dinge. Ich glaube, da lohnt es sich, wirklich auch drüber zu streiten. Und als letztes Beispiel eben, diese Beschneidungsdebatte war ja eben schon eine sehr vehement geführte. Und ich möchte überhaupt nicht auf die Inhalte eingehen. Aber was ich gespürt habe, war, es war ganz bedrückend, das Gefühl zu haben, es wird über die eigene Religion gesprochen, ohne dass die Vertreter dieser Religion im Parlament eigentlich dabei sind. Also es wurde eben ständig darüber gesprochen und manchmal wurde auch, und bestimmt nicht immer nur aus schlechter Absicht heraus, ja auch beispielsweise der muslimische Mann ist nun so und so, wo ich dachte, naja Gott, sind nicht alle jetzt ganz geschlagen, nicht so und deswegen, aber das kam dann plötzlich von einem jüdischen Arzt, das ist mir eben unvergessen, der dann sagte, hören Sie, ich habe 5 Kinder, mir geht es gut, nicht so, machen Sie sich jetzt nicht die Sorgen, die ja doch ein Bild waren, was da sehr auferlegt wurde. Also, dass man tatsächlich auch manche Dinge versucht, ein bisschen auf einem normaleren Boden, sage ich mal, und miteinander zu besprechen, ist schon ganz, ganz wichtig. Und an der Stelle sind wir gesellschaftlich noch nicht angekommen. Das ist eben ein Teil auch meines Jobs. Und deswegen freue ich mich, dass wir diesen Arbeitskreis heute hier eingerichtet haben, wünsche auch dem Arbeitskreis nochmal alles Gute und lade Sie jetzt einfach alle ganz herzlich zum Essen ein, auch wenn ich daran nicht teilnehmen kann. Vielen Dank.